Unsere Botschaft hört ihr uns anschauen. Was ist raus, was er uns vergibt, wenn ihr auf uns baut. Seht euch unsere Bewegung an, dann seid ihr nicht allein. All euer Hoffen wird nicht vergeben sein. Kinder, hier ist der Zukunft los. Millionen der Perspektive, ihr seid doch nicht verloren. Nehmt das Leben in die eigene Hand und lasst euch nicht schwer verarschen. Hört nicht auf die Etablierten, wir haben euch längst verraten. Dazu sind wir bereit. Wir predigen den Hass, wir predigen die Liebe, wir zeigen euch den Weg, ein Leben ohne Bundesliebe. Die Zeit ist reif für unseren Kampf, wir zahmen unser Rücken und unser Widerstand. KDF für uns in ein neues Land. Vorwärts wollen wir marschieren in die neue Zeit. Kraft durch Freude, Stahl und Schwert, dazu sind wir bereit. Vorwärts wollen wir marschieren in die neue Zeit. Kraft durch Freude, Stahl und Schwert, dazu sind wir bereit. In die neue Zeit, in die neue Zeit, in die neue Zeit. Vorwärts wollen wir marschieren, in die neue Zeit.